Stan Laurel, er war zusammen mit seinem Partner Oliver Hardy einer der populärsten Filmkomiker seiner Zeit. In Deutschland kennt man das Duo auch als Dick und Doof oder Stan und Olli. Morgen jährt sich schon zum 50. Mal der Todestag von Stan Laurel. Komik ist eine Übertreibung der Wahrheit. Die Sendung von Michael Schulte erinnert an ihn. Friedrich Dürrenmatt hat einmal gesagt, eine Geschichte sei dann zu Ende, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen haben. Das klingt wie ein Kommentar zu den Laurel- und Hardy-Filmen, den guten, denen aus der späten Stummfilm- und der frühen Tonfilmzeit. Die Katastrophe als Weltanschauung, der Alltag, der aus dem Leim geht. Die Filme sind komisch, weil jedem Zuschauer Ähnliches bereits passiert ist, wenn auch moderater. Destruktion, Körperverletzung, Katastrophe, das vollständige Arsenal menschlichen Unglücks wird entfaltet, aber so komisch wie noch nie zuvor und danach. Oder, wie Stan Laurel es formulierte, Komik ist eine Übertreibung der Wahrheit. Komik, nicht Humor. Humor verschleiert, verniedlicht, während Komik etwas Entlarvendes, Aufklärerisches hat. Kurt Vonnegut hat seinen Roman Slapstick Stan und Olli zugeeignet. Gewidmet dem Andenken von Arthur Stanley Jefferson und Norval Hardy. Zwei Engeln meiner Zeit. In dem langen Vorwort schreibt Vonnegut: Dieses Buch ist fast eine Autobiografie. Ich habe dieses Buch Slapstick genannt, weil es eine groteske und poetische Komödie ist. Wie die alten Slapstick-Filme, besonders die von Laurel und Hardy. Ich glaube, der springende Punkt bei Laurel und Hardy ist, dass sie in jeder Situation ihr Bestmögliches gaben. Was sie auch taten, immer haderten sie treuherzig mit ihrem Schicksal, und das machte ihre unendliche Liebenswürdigkeit und Komik aus. Die Liebe kam in ihren Filmen kaum vor. Heirat und die damit verbundene Situationskomik allerdings sehr oft, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das war dann wieder eine neue Prüfung. Die vorausgesetzt alle Beteiligten unterzogen sich ihr gutgläubig, voll latenter Komik war. In der schöngeistigen Literatur kommen Stan und Olli öfter vor als Chaplin oder Buster Keaton. Ja, es gibt sogar einen ganzen Roman über die beiden. Es ist der Erstling des viel zu früh verstorbenen Argentiniers Osvaldo Soriano und trägt den Titel »Traurig, einsam und endgültig« auf den Spuren von Laurel und Hardy in Hollywood. Das klingt nach Sachbuch, doch es handelt sich um ein melancholisches, komisches und actiongeladenes Werk. Stan Laurel lernt den Detektiv Philip Marlowe kennen, jedem Chandler-Leser wohl bekannt. Die beiden Männer sind sich sympathisch und Stan vertraut sich Marlowe an. Olli war nicht nur mein Freund. Er war ein Teil von mir. Keiner konnte ohne den anderen sein. Unser Leben war der Film. Und wir teilten alles. Wir sahen uns nicht oft, aber wir taten das Einzige, was unser Leben rechtfertigte: Filmen. Bald merkte ich, dass wir ein Einziger waren. Dann kommt Stan zur Sache. Er hat einen Auftrag. Ich bin krank, Marlowe. Ich bin Diabetiker und habe Anfälle. Ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Aber das war es nicht, was ich Ihnen sagen wollte. Seit ich nicht mehr arbeite, sterbe ich jeden Tag ein bisschen. Wenn jemand nur einen einzigen Antrieb zu leben hat und dieser Antrieb existiert nicht mehr, fühlt er, dass er überflüssig geworden ist. Ich möchte, dass Sie in Erfahrung bringen, warum die Produzenten mich vergessen haben. Arthur Stanley Jefferson, der sich später Stan Laurel nannte, wird 1890 im Norden Englands geboren. Beide Elternteile sind Schauspieler, der Vater leitet überdies mehrere kleine Theater. Mit 9 Jahren steht Stanley erstmals auf einer Bühne. Es folgen Engagements bei diversen Music Halls, Unternehmen in etwa vergleichbar mit unseren Varieté-Theatern. Der Direktor der bekanntesten Music Hall war Fred Karno, ein cholerischer Geizkragen, der seinen Künstlern gerade so viel Gage zahlte, dass sie nicht verhungerten. Doch er hatte einen untrüglichen Instinkt für komische Talente. Star seines Ensembles war ein gewisser Charles Chaplin, als dessen Ersatzmann er Stanley in Lohn und Brot nahm. Übrigens erwähnte Chaplin in seiner Autobiografie den Kollegen mit keinem Wort. Ein klares Indiz dafür, dass er in diesem einen ernstzunehmenden Konkurrenten sah. 1910 unternimmt die Kanotruppe eine Tournee durch die USA. Eine zweite Tournee folgt 1912. Chaplin und Stanley kündigen bei Kano und bleiben in Amerika. Während Chaplin sogleich beim Film unterkommt, tritt Stanley in verschiedenen Vaudeville-Theatern auf, dem amerikanischen Äquivalent der Music Halls. Die meisten Komiker der Stummfilm- und frühen Tonfilmzeit hatten ihr Handwerk im Vaudeville erlernt. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Sie spielten vor einem Live-Publikum, achteten auf richtiges Timing, wussten, dass zwei Pointen nicht zu rasch aufeinander folgen durften, damit die zweite nicht im Gelächter über die erste unterging. Und sie erwarben ein Gespür für publikumswirksame Komik. Hier nur die Namen jener Vaudeville- bzw. Music-Hall-Veteranen, die später mit Laurel und Hardy zusammenarbeiten sollten. Charlie Hall, James Finlayson, Edgar Kennedy, Ben Turpin, Harry Langdon, Arthur Houseman, Daphne Pollard. Während Chaplin bei den McSennett's Keystone Studios den Slapstick zu einer hohen Kunst entwickelte, sollten Laurel und Hardy 1,5 Jahrzehnte später eine genau entgegengesetzte Komik entwickeln. Den Slow Burn. Das sich Zeit lassen. Das Auskosten einer Situation. Im Slapstick jagt in rasantem Tempo ein Gag den anderen. Beim Slow Burn passiert so gut wie nichts. Sogar während der Destruktionsorgien, wie etwa in Big Business, findet der Slow Burn Verwendung. Benjamin Henrichs, der ehemalige Filmkritiker der Zeit, hat es einmal so formuliert. Man wehrt sich nicht gegen die Attacken des Feindes, sondern lässt sie melancholisch, ja geradezu nachdenklich, über sich ergehen. Und brütet dabei in aller Gelassenheit den Gegenschlag aus. Erfinder des Slow Burn war angeblich Edgar Kennedy, der nicht nur ein genialer Komiker, sondern auch Regisseur und Drehbuchautor war. Fast immer ist er in der Rolle eines Polizisten zu sehen. Und seine Slowburn-Spezialität war, kochend vor Wut nicht zu explodieren, stattdessen die Mütze nach hinten zu schieben und sich die Glatze zu kratzen. Doch so weit sind wir noch nicht. Vorläufig tingelt Stanley noch mit einem befreundeten Komiker-Ehepaar durch die Vaudeville-Theater. Er erinnert sich später: Das war ein hartes Leben. Wenn man $250 in der Woche einnahm, war man schon ein Großverdiener. Mehr war nicht zu erwarten. Auf den Tourneen machte man weite Reisen von Stadt zu Stadt. Und von unseren Gagen hatten wir außerdem die Agenten, die Hotel-, Bahn- und Transportkosten zu bezahlen und den Bühnenarbeitern Trinkgelder zu geben. Er hatte noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Seine Darbietungen waren Chaplin-Plagiate. Er war weit davon entfernt, durch eigene Charakteristika eine unverwechselbare Figur zu werden. Die frühen Stummfilme legen davon Zeugnis ab. Stan ist auf der Suche, probiert aus, nicht bereit, sich festzulegen. Das lag auch daran, dass diese Filme beim Publikum zwar recht beliebt, doch kein durchschlagender Erfolg waren. Jeder Komiker, der es zu Ruhm und Ansehen bringt, verfügt über eine Reihe sich stets wiederholender Merkmale. Bei Chaplin waren es der Gang, die Kleidung und bestimmte mimische Eigenarten. Bei James Finlayson waren es der falsche Schnurrbart, das Zukneifen des rechten Auges und das wütende Schnauben durch die Nase. Stanley will nichts Überzeugendes einfallen. Außerdem stellt er mit Entsetzen fest, dass sein Name, Stan Jefferson, aus 13 Buchstaben besteht. Kein Wunder, dass es mit seiner Karriere nicht so recht vorangeht. Seine Freundin schlägt einen neuen Namen vor. Laurel, was Lorbeer heißt. Ab 1925 waren Stan Laurel und Oliver Hardy bei Hal Roach unter Vertrag. Wer war dieser legendäre Produzent? Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gründete er ein eigenes Filmstudio in Hollywood. Erste Erfolge erzielte er mit seinem Freund Harold Lloyd. Die Komiker Charlie Chase, Harry Langdon, James Finlayson und viele andere arbeiteten bald für ihn. Seine Kurzfilmserie »Die kleinen Strolche« erfreute sich in ganz Amerika großer Beliebtheit. Im Gegensatz zu den meisten anderen Studiobossen ließ Roach seinen Darstellern viel Freiheit. Sie sollten selbst ihre Figuren entwickeln, sich Gags und Geschichten ausdenken. Als die Studios Anfang der 40er Jahre in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, wandte sich Roach dem Fernsehen zu. Bis ins hohe Alter blieb er aktiv. Er starb mit 100 in Los Angeles. Seine Glanzzeit währte von den späten 20er Jahren bis zum Ende der 30er Jahre. Und das war auch die Glanzzeit von Laurel und Hardy. Anfangs standen sie bei Roach eher zufällig gemeinsam vor der Kamera. Doch Stan hatte bald das Interesse an der Schauspielerei verloren. Er war nun hauptberuflich Regisseur und Drehbuchautor bei Roach. Ein Film mit Ollie in der Hauptrolle wurde gedreht. Da passierte ein Missgeschick. Der leidenschaftliche Hobbykoch Hardy schüttete sich versehentlich heißes Fett über den Arm und fiel für einige Wochen aus. So lange wollte Roach nicht warten und drängte Stan, Ollies Part zu übernehmen. Er weigerte sich vergebens. Der Chef hatte gesprochen. Und siehe da, Stan fand wieder Gefallen an der Arbeit als Komödiant. Es dauerte noch eine gewisse Zeit, bis Hals Vizepräsident, Drehbuchautor und Regisseur Leo McCarey auffiel, wie gut Stan und Ollie harmonierten und Roach vorschlug, sie als Paar auftreten zu lassen. Dagegen sträubte sich Stan. Er fürchtete, nur halb so viele Lacher zu bekommen. Doch bald merkte er, dass er im Team mit Hardy doppelt so viele Lacher verbuchen konnte. Leo McCarey stand Roach als künstlerischer Leiter, Vizepräsident und Regisseur zur Seite. Zusammen mit Edgar Kennedy führte er bei dem Stummfilm From Soup to Nuts Regie. Er erinnert sich: Damals neigten die Komiker eher dazu, zu viel zu machen und zu übertreiben. Mit Laurel und Hardy führten wir das Gegenteil ein. Wir versuchten, sie so in Szene zu setzen, dass sie nichts taten. Und das Publikum, das ja etwas ganz anderes erwartete, lachte. In From Soup to Nuts beispielsweise spielte Hardy einen Diener, der eine Torte zu servieren hat. In dem Augenblick, da er über die Türschwelle tritt, stolpert er, schlägt der Länge nach hin und bekommt die Torte mitten ins Gesicht. Ich rief ihm zu: Bleib so, beweg dich nicht, bleib ganz ruhig und lass dir die Torte im Gesicht verlaufen. Und 1,5 Minuten hörte das Publikum nicht auf zu lachen, während Hardy ganz unbeweglich blieb und ihm die Torte im Gesicht verlief. Der Slow, demnach zwei Erfinder, Leo McCarey und Edgar Kennedy. Die Roach-Studios waren ohnehin für Teamwork bekannt. Während der Arbeit wurden jede Menge Gags vorgeschlagen, wurde improvisiert und das Drehbuch geändert. Die meisten Einfälle steuerte Stan bei, die wenigsten Ollie. Ihm lag hauptsächlich daran, dass pünktlich Drehschluss war, damit er zum Golfplatz fahren konnte. Stan hingegen war ein Workaholic, der nicht selten bis 3 Uhr nachts arbeitete. Darum war seine monatliche Gage auch immer doppelt so hoch wie die seines Partners. Er hat auch einige neue Techniken erfunden, zum Beispiel die, einen komischen Effekt zu erzielen, der nur akustisch wahrgenommen wird. Sagen wir, Ollie fällt von einer Leiter und in das Dach eines Gewächshauses. Die Kamera bleibt auf die Leiter gerichtet, während das Publikum das berstende Glas hört. Wäre der Sturz in das Glasdach gefilmt worden, niemand hätte gelacht. Einer ihrer letzten und komischsten Stummfilme hieß Big Business mit James Finlayson in einer größeren Rolle. Es handelt sich um jenen Film, in dem Stan und Ollie Weihnachtsbäume verkaufen möchten, mit Finlayson in Streit geraten, was zu einer Zerstörungsorgie führt, in deren Verlauf ein Auto und ein Haus vollständig demoliert werden. Die Erfindung des Tonfilms war ein radikaler Einschnitt, der manch große Karriere jäh beendete. So die von Harry Langdon und Buster Keaton. Allein Chaplin konnte es sich leisten, noch jahrelang Stummfilme zu drehen. Auch Stan äußerte, er müsse sich nun wohl nach einem anderen Job umsehen. Er als Engländer solle an der Seite eines Südstaatlers spielen. Zwei verschiedene Akzente also, das könne nicht gut gehen. Aber es ging gut. Durch den Tonfilm wurde das Duo populärer denn je. Allerdings gab es bei den Dreharbeiten zunächst einige Schwierigkeiten. Die Beteiligten am Set waren es gewohnt, sich während der Dreharbeiten zu unterhalten. Es dauerte eine Zeit, ehe sie kapierten, dass das nun nicht mehr ging. Und wenn sie bislang in schallendes Gelächter ausbrachen, wenn Stan und Ollie improvisierten, mussten sie sich jetzt das Lachen verkneifen. Die Annahme, der Tonfilm böte mehr Freiheiten, war anfangs trügerisch. Das Mikrofon war irgendwo versteckt, sagen wir, in einem Blumenstrauß, der in einer Vase auf dem Tisch stand. Die Schauspieler mussten also nahe dem Tisch stehen und konnten sich nicht frei im Raum bewegen. Solche Schwierigkeiten waren jedoch bald überwunden. Hal Roach verfiel auf die Idee, die Laurel- und Hardy-Filme auch in fremdsprachigen Versionen herzustellen. Spanisch, Französisch, Deutsch. Die Synchronisation war noch nicht erfunden, weswegen die Filme noch einmal gedreht wurden und Stan und Laurel, die keine dieser Sprachen beherrschten, ihren Text phonetisch auswendig lernen mussten. Ein Unterfangen, das recht kuriose Ergebnisse zeitigte und rasch wieder eingestellt wurde. Amerika litt unter der Depression. Obwohl die Kinobesitzer die Eintrittsgelder gesenkt hatten, wollte das Publikum keine Kurzfilme mehr sehen. Die wurden übrigens schon längst nicht mehr rezensiert. Es mussten also Lang- oder sogenannte Feature-Filme her. Stan sträubte sich. Der Kurzfilm sei ideal für ihre Art der Komik. Der Feature-Film verlange nach einer Story, einer Handlung, was eine rasche Abfolge von Gags unmöglich mache. Roach stimmte zu, doch ökonomische Erwägungen würden ihn zwingen, mit der Zeit zu gehen. Stan gab nach. Und es entstand eine Reihe durchaus sehenswerter Langfilme, etwa Zwei Ritten nach Texas, Die Wüstensöhne und Klotzköpfe. Wenn schon Langfilme, sagte Stan, dann kann man sie auch mit Musikeinlagen bereichern. Beide hatten schöne Singstimmen, vor allem Hardy, der schon in seiner Jugend als Couplet-Sänger aufgetreten war. »1932 besuchen Laurel und Hardy England, um auf Tournee zu gehen. Stan wollte Verwandte besuchen, mit Hardy ein wenig reisen, ein paar ruhige, erholsame Wochen verbringen. Doch daraus wurde nichts. Als ihr Schiff im Hafen von Southampton einläuft, intonieren die Kirchenglocken der Stadt den Kuckucksong, der all ihre Filme einleitet. Tausende waren zum Hafen geeilt, um die Gäste jubelnd zu begrüßen. Erst jetzt wurde ihnen klar, dass sie weltberühmt waren. Später, am Hauptbahnhof von Glasgow, war das Gedränge der 8000-köpfigen Menge so groß, dass 20 Menschen verletzt wurden, 9 davon schwer. Das war keine Tournee, das war ein Triumphzug. Zurück in den USA wurde ihnen der Oscar für den besten Kurzfilm des Jahres verliehen, The Music Box. Hier müssen Stan und Ollie ein Klavier über eine endlos lange Außentreppe zu einem Haus transportieren. Oben angelangt, rollt das Klavier die Treppe wieder hinunter. Alles fängt von neuem an. Und noch einmal. Und noch einmal. In einer Szene tritt Stan einem Kindermädchen in den Hintern. Etwas, das Ollie niemals getan hätte. Er als Südstaatler ist stets von ausgesuchter Höflichkeit Frauen gegenüber. Die Ehefrauen allerdings, das ist ein anderes Kapitel. In den Filmen werden sie fast immer als zänkische, ihre Männer unterdrückende Furien geschildert. Und im Privatleben, wie sah es da mit den Ehefrauen aus? Stan war 5-mal verheiratet, mit insgesamt 4 Frauen. Ehefrau Nummer 2 war auch Ehefrau Nummer 4. Zu ihr sagte er eines Tages beim Frühstück, »Ich will mich scheiden lassen. Du möchtest wissen, warum? Weil wir nicht mehr zusammen lachen können.« Am längsten und glücklichsten verheiratet war er mit seiner letzten Ehepartnerin, der russischen Sängerin Ida Kitaeva. In sie hatte er sich verliebt, da sie Englisch mit Akzent sprach, wie bereits Ehefrau Nummer 3. Hatte eine Frau einen Akzent, war es um den guten Stan geschehen. Außer bei Ida endeten all seine Ehen in Zerwürfnissen und endlosen kostspieligen Prozessen. Das belastete Stan derart, dass er zeitweilig Alkoholiker wurde worunter seine Arbeit und sein Verhältnis zu Hal Roach litten. Schließlich kündigte ihm Roach und gesellte Hardy den Komiker Harry Langdon bei. Dabei heraus kam der Film Zenobia, der beim Publikum floppte. Hardy kündigte und Stan und Ollie waren arbeitslos. 1947 brechen sie erneut zu einer Europatournee auf. England, wo sie vor dem König und seiner Gemahlin auftreten, bildet den Anfang. Die Reise geht weiter. Der französische Filmautor Roland Lacour berichtet: Es ist ein Triumphzug über den Kontinent. Schweden, Dänemark, Belgien, Frankreich. Es folgt ein Abstecher nach Italien. In Rom gibt man ihnen im Grand Hotel eine Suite, die üblicherweise Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Man erzählt sich, dass während ihres Besuchs im Petersdom die Menge der Gläubigen aus einer Prozession ausschert, um sich Autogramme geben zu lassen. Sicher ist, dass ihnen Pius XII. Eine Audienz gewährt. Fast überall müssen ihre Gastspiele verlängert werden, sodass aus den vorgesehenen 6 Wochen schließlich 11 Monate werden. Der märchenhafte Erfolg dieser Tournee blieb auch Hollywood nicht verborgen. Nach ihrer Rückkehr bot ihnen 20th Century Fox einen Vertrag an. Stan Laurel bat sich uneingeschränkte künstlerische Freiheit aus, die ihm zugesichert wurde. Leider hat er sich das nicht in den Vertrag schreiben lassen. In Wirklichkeit mussten sie sich strikt an die flachen und grottenschlechten Drehbücher halten. Zuweilen wurden sie in alberne Kostüme gesteckt. Stans weiß geschminktes Gesicht wich einem dunklen Sonnenstudio-Teint. Nach 6 Filmen wechselten sie zu MGM, wo es ihnen nicht besser ging. Schluss und Tiefpunkt bildete eine in Frankreich gedrehte englisch-italienische Koproduktion. Atoll K. Inzwischen erfreute sich ein neues Medium in den USA wachsender Beliebtheit, das Fernsehen. Ausgerechnet das Hal Roach Studio wollte ihnen nun ein Comeback ermöglichen. Die Firma wurde mittlerweile von Hal Roach Jr. geleitet. Alle 3 bis 4 Monate sollte ein neuer Laurel und Hardy Film von 60 Minuten Länge ausgestrahlt werden. Geplant waren ins Komödiantische umgestaltete Märchen. Als erstes Hänsel und Gretel. Stan machte sich voller Enthusiasmus an die Ausarbeitung eines Drehbuchs. Auch Olli war Feuer und Flamme. Doch 10 Tage vor Drehbeginn erlitt Stan einen Schlaganfall. Auch mit Ollis Gesundheit stand es nicht zum Besten. Roach Jr. beschloss, das Projekt abzublasen. Nach mehreren Herzattacken und Schlaganfällen starb Oliver Hardy Anfang August 1957 im Alter von 65 Jahren. Stan zog sich vom Showgeschäft und aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Hauptbeschäftigung bestand in der Beantwortung ständig wachsender Fanpost. Da er im örtlichen Telefonbuch verzeichnet war, erhielt er häufig Anrufe von Leuten, die ihn kennenlernen wollten. So auch ein späterer Biograf, der erzählte, wie er eines Nachmittags in Hollywood 2 Stunden totzuschlagen hatte und aus purer Verzweiflung ins nächstbeste Kino ging. Gegeben wurden Laurel und Hardy Filme, die er für minderwertig erachtete. Ein paar Reihen vor ihm saß ein Mann, der so laut lachte, dass er das Publikum störte. Auch ihm ging dieses Gelächter auf die Nerven. Er erhob sich halb und beugte sich vor, um nachzusehen, wer dieser Störenfried war. Er erkannte ihn sofort. Chaplin. Wenn der darüber so lacht, dachte er, dann ist vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter, als ich angenommen hatte. Der Herz- und Zuckerkranke Stan Laurel starb am 23. Februar 1965. Er war 74 Jahre alt geworden. Kurz vor seinem Tod sagte er noch: Wenn jemand auf meiner Beerdigung weint, mit dem werde ich kein Wort mehr reden. Komik ist eine Übertreibung der Wahrheit, Stan Laurel. Sie hörten eine Sendung von Michael Schulte, Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Matthias Matschke und Friedhelm Ptock. Ton Christian Grund und Holger Klimchen. Regieassistenz Thekla Harre. Regie Stefan Kanis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.